Gedanke an dieses schöne Land, das seit tausend Jahren uns gehört. Es garantierte Freiheit und unser Lebensrecht, und trotzdem wird es mehr und mehr zerstört. Auch um uns in Europa, auf der ganzen Welt, beginnt das Chaos langsam Schritt um Schritt. Die ersten Länder fallen, niemand will es sehen. Die Ärzten schleichen alle mit. Die Flamme der Freiheit, wir wollen sie entfachen. Völker Europas müsst erwachen. Gegen den Feind, die Kreatur. Wir wären nur Spinner, das hört man überall. Habt ihr euch denn wirklich nie gefragt? Wem gehören die Medien, wem gehört die Macht? In den als BRD getauften Staat. Ich kenne unsere Feinde, ich kenne ihren Plan. Doch offensichtlich will es niemand sehen. Wir müssen uns wehren, sonst das ist gewiss. Werden wir im dritten Weltkrieg untergehen. Die Flamme der Freiheit, wir wollen sie entfachen. Völker Europas müsst erwachen. Gegen den Feind, die Kreatur. Gegen den Feind, die Kreatur!